Stimme bleiben. Und sucht mir was auf, verlasst euch nicht drauf, vielleicht geht's euch mal nie mehr leiden. Doch wollen wir dies nicht vertiefen, wir lassen uns nicht vermiesen. Wir bleiben frei, alle Zeit, ob es regnet oder schneit, so wie Brüder, immer wieder, wenn's die Erde verdient und den Mund zur Seite schiebt, so was haut uns vorher nicht um. Und wer aus unserem Holz schließt, wo ist, der ist ein Optimist. Wir bleiben frei, alle Zeit, ob es regnet oder schneit, weil das Leben uns so frei. Wir sind schon ein Team, das haut nicht gut hin, im Sandkasten haben wir schon gesandelt. Die Jahre vergehen, die Zeit geht dahin, als Kumpels bleiben wir fest verbandelt. Ein guten Spätzl im Leben, den muss es halt einfach geben. Wir bleiben frei, alle Zeit, ob es regnet oder schneit, so wie Brüder, immer wieder, wenn's die Erde verdient und den Mund zur Seite schiebt, so was haut uns vorher nicht um. Und wer aus unserem Holz schließt, wo ist, der ist ein Optimist. Wir bleiben frei, alle Zeit, ob es regnet oder schneit, weil das Leben uns so frei. Und wird's mal passieren, mein Freund, das wäre schlecht, uns lacht uns gleich die Mörder, dann song wir jetzt erst recht. Wir bleiben frei, alle Zeit, ob es regnet.